Wen Allah recht leitet, der ist, in Wahrheit, recht geleitet. Wen er aber in die Irre gehen lässt, für diejenigen wirst du außer ihm keine Schutzherren finden. Und wir werden sie am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern versammeln. Sie wandeln, vor sich hin, blind, stumm, taub. Ihr Zufluchtsort ist die Hölle. Jedes Mal, wenn sie schwächer wird, mehren wir ihnen die Feuerglut.